Erster, der Lärm war vorbei. Paulus rief die Jünger zu sich. Er sprach zu ihnen und verabschiedete sich. Dann reiste er nach Makedonien. Zweiter, er reiste durch dieses Land. Er sprach oft zu den Menschen. Dann ging er nach Hellas. Dritter, er blieb 3 Monate dort. Er wollte mit dem Schiff nach Syrien fahren. Aber Juden planten, ihn anzugreifen. Darum ging er über Makedonien zurück. Vierter, einige Männer reisten mit ihm. Sopater, der Sohn von Pyrrhus, kam aus Beröa. Aristarchus und Secundus kamen aus Thessalonich. Gaius aus Derbe und Timotheus waren auch dabei. Tychikus und Trophimus kamen aus Asia. Fünfter, diese Männer gingen voraus. Sie warteten in Troas auf uns. Sechster, nach dem Fest der ungesäuerten Brote fuhren wir von Philippi ab. Wir kamen in 5 Tagen nach Troas zu ihnen. Dort blieben wir 7 Tage. Siebter, am Sonntag trafen wir uns, um Brot zu essen. Paulus sprach zu ihnen. Er wollte am nächsten Morgen abreisen. Darum sprach er bis Mitternacht. Achter, es gab viele Lampen in dem Raum oben, wo wir versammelt waren. Neunter, ein junger Mann namens Eutychus saß am Fenster. Er wurde sehr müde, weil Paulus lange sprach. Eutychus schlief ein und fiel vom 3. Stock. Man hob ihn auf, er war tot. Zehnter, Paulus ging hinunter. Er beugte sich über Eutychus und umarmte ihn. Er sagte, habt keine Angst, er lebt noch. Elfter, Paulus ging wieder nach oben. Er brach das Brot und aß. Er sprach noch lange bis zum Morgen. Dann reiste er weiter. Zwölfter, sie brachten den jungen Mann lebend weg. Sie waren sehr froh. Dreizehnter, wir gingen zum Schiff und fuhren nach Assos. Wir wollten Paulus dort abholen. Er hatte es so gesagt, denn er wollte zu Fuß dorthin gehen. 14. Als Paulus in Assos zu uns kam, nahmen wir ihn mit. Wir fuhren dann nach Mytilene. 15. Am nächsten Tag fuhren wir von dort nach Chios. Am Tag danach hielten wir in Samos. Und am 3. Tag kamen wir nach Milet. 16. Paulus wollte nicht nach Ephesus fahren. Er wollte in Asia keine Zeit verlieren. Er wollte schnell nach Jerusalem, um dort das Pfingstfest zu feiern. 17. Von Milet aus schickte er Boten nach Ephesus. Er bat die Leiter der Gemeinde, zu ihm zu kommen. 18. Als sie zu ihm kamen, sprach er zu ihnen. Er sagte, ihr wisst, wie ich war, seit ich nach Asia kam. Ich war die ganze Zeit bei euch. 19. Ich diente dem Herrn. Ich war oft traurig und weinte. Juden versuchten, mir zu schaden. 20. Ich habe euch alles Gute gesagt. Ich lehrte euch öffentlich und in euren Häusern. 21. Ich sagte Juden und Griechen, sie sollen sich zu Gott wenden. Sie sollen an unseren Herrn Jesus Christus glauben. 22. Jetzt muss ich nach Jerusalem gehen. Ich weiß nicht, was dort passieren wird. 23. Der Heilige Geist sagt mir in jeder Stadt, ich werde gefangen und leiden. 24. Aber mein Leben ist mir nicht wichtig. Ich will meine Aufgabe erfüllen. Ich habe diese Aufgabe von Jesus bekommen. Ich soll die gute Nachricht von Gottes Liebe erzählen. 25. Ich weiß, ihr werdet mich nicht mehr sehen. Ich habe euch allen von Gottes Reich erzählt. 26. Darum sage ich euch heute, ich bin nicht schuld, wenn jemand verloren geht. 27. Ich habe euch alles gesagt. Ich habe euch Gottes ganzen Willen verkündet. 28. Passt auf euch auf und auf die ganze Gemeinde. Der Heilige Geist hat euch zu Leitern gemacht. Ihr sollt die Gemeinde des Herrn führen. Er hat sie mit seinem eigenen Blut gekauft. 29. Ich weiß, wenn ich weg bin, werden böse Menschen zu euch kommen. Sie werden der Gemeinde schaden. 30. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen. Sie werden falsche Dinge sagen. Sie wollen die Jünger auf ihre Seite ziehen. 31. Darum seid wachsam und denkt daran, ich habe 3 Jahre lang Tag und Nacht gearbeitet. Ich habe jeden von euch mit Tränen gewarnt. 32. Jetzt übergebe ich euch Gott und seiner guten Botschaft. Er kann euch stark machen. Er kann euch das ewige Leben geben, wie allen, die zu ihm gehören. 33. Ich wollte kein Silber, Gold oder Kleider. 34. Ihr wisst selbst, meine Hände haben für mich und meine Freunde gearbeitet. 35. Ich habe euch immer gezeigt, man soll durch Arbeit den Schwachen helfen. Denkt an die Worte von Jesus. Er selbst sagte, geben macht glücklicher als nehmen. 36. Nachdem er das gesagt hatte, kniete er nieder. Er betete mit allen zusammen. 37. Alle weinten laut. Sie umarmten Paulus und küssten ihn. 38. Sie waren besonders traurig über seine Worte. Er hatte gesagt, sie würden ihn nicht mehr sehen. Dann brachten sie ihn zum Schiff.